Nichts im Menschen. It's Christ that is the door of everything for Christus us. Der Macher von allem. We don't care where we worship him. Uns egal, wo wir ihn anbeten. We don't care where we praise him. Uns egal, wo wir ihn preisen. Or where we pray together and hear the voice of Christ together. Oder wo wir zusammen beten und die Stimme von Christus Jesus hören. What we care about is Christ is here. Das, was zählt, ist, dass Christus hier ist. That he never leaves us, he never forsakes us. Dass er uns niemals verlässt oder im Stich lässt. What we care about is that we are one with him and with one another. Das, was er will, ist, dass wir eins mit ihm sind und eins miteinander. And our relationship with him and with one another is purely him alone. Und dass unsere Beziehung mit ihm und miteinander vollkommen rein Christus Jesus ist. All others are irrelevant to us. Alles andere ist irrelevant für uns. It doesn't matter how we even dress. Egal wie wir uns anziehen. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Because you know Christ Jesus, you know he just receives us as we are. Christus Jesus empfängt uns so wie wir sind. He continues to live in us as we are. Er lebt so in uns, wie wir sind. He continues to live with us as we are. Er lebt bei uns, so wie wir sind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Today we will also continue as the Lord always directs us with our previous message. Heute geht es weiter mit unserer vergangenen Predigt, die der Herr uns leitet. Amen. Everything for us must be true. Christ's revelation. Alles für uns muss durch die Offenbarung von Jesus Christus sein. Amen. Amen. It's only revelation that through revelation we can be saved. Nur durch Offenbarung können wir errettet sein. It's only through revelation we can know Christ Jesus. Nur durch Offenbarung können wir Christus Jesus kennen. Through information you will call Jesus a liar. Durch Information wirst du Jesus Christus irgendwann einen Lügner. Through information you never believe Jesus is the Father. Durch Information wirst du niemals glauben, dass Jesus Christus der Vater ist. Through information, you can never trust him. Durch Information wirst du ihm niemals vertrauen können. Because when he was here, he was just like you and me. Als er hier war, war er einfach nur so wie du und ich. He was hungry, he was sweating. There was sweat coming out of his body. He was hungry, he was tired. Er war hungrig, er war müde, er hat geschwitzt. Are you getting it? Mm. For somebody to say this is God, it must be through revelation. Wenn man sagt, dass das Gott ist, das muss durch Offenbarung, kann man das nur erkennen. Because our five senses will tell us this is not Christ Jesus. Unsere fünf Sinne werden uns sagen, das ist nicht Christus Jesus. This is not the Savior. Das ist nicht der Retter. This is not the only true God. Das ist nicht der einzige wahrhaftige Gott. Praise the Lord. Hallelujah. Then we thank the Lord that we walk by Christ and not by sight. Aber wir danken dem Herrn, dass wir per Christus wandeln und nicht durch per Sicht. Amen. Amen. We don't walk by sight. Wir wandeln nicht per Sicht. We walk by faith. Wir wandeln per Glauben. We walk by Christ Jesus. Christ Jesus is our faith. Der Christus Jesus, er ist unser Glaube. Amen. Amen. We walk by believing whatever he's saying to us. Wir wandeln, indem wir an alles glauben, was er zu uns sagt. Are you getting it? We are not like Thomas. Wir sind nicht wie Thomas. That until we see that there's no sweat, we will never believe it. Der erst glaubt, wenn er das sieht. Are you getting it? Until we see that, you know, he was not hungry at all. Also wir sehen, dass er keinen Hunger hat. He did not even eat any natural food. We will not believe it. Natürliches Essen zu sich genommen hat. Erst dann, wenn wir glauben, dass er Gott ist. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Thank the Lord that grace to believe him continue to remain in us. Wir danken dem Herrn, dass diese Gnade, um ihm weiter zu folgen, in uns bleibt. Praise the Lord. Everything for us must be through Christ's revelation. Alles für uns muss durch die Offenbarung von Jesus Christus sein. Amen. Knowing what to seek. Zu wissen, was wir suchen sollen. Is Christ's revelation to us. Ist die Offenbarung von Christus Jesus für uns. What to seek. Was wir suchen sollen. Are you getting it? The world today, you know what they seek. Die Welt, wir wissen, was sie suchen. They seek money. Sie suchen nach Geld. They seek to be married. Sie suchen nach Ehe. They seek to become somebody. Sie suchen well educated. Jemand zu somebody. Sein. Are you getting it? What they will call somebody. Was sie jemand nennen. Are you getting it? They seek to be famous. Sie suchen, berühmt zu sein. To be known. Even to be known through lies, it doesn't even matter, but to be known. Auch wenn es durch Lügen ist, aber Hauptsache man ist bekannt. They seek, you know, they seek evil. Sie suchen das Böse. Praise the Lord. Hallelujah. It's only through revelation you know that it's only Jesus that you are to seek. Aber nur durch Offenbarung weißt du, dass du nur Jesus Christus suchen sollst. Amen. Amen. It is only through Christ's revelation, because I always want to put Christ's revelation durch die Offenbarung von Christus. Ich will immer wieder Christus Offenbarung. Because you have the revelations. Es gibt auch andere Offenbarungen. Religion have their revelation. Religion hat auch ihre Offenbarung. The pagans have their revelation. All people, you have the Christian, they have their revelation. Sie alle haben ihre Offenbarung. But we are talking about the revelation of Christ Jesus. Aber wir reden über die Offenbarung von Christus Jesus. Amen. Amen. It is only through Christ's revelation we are going to know what to seek and how to seek them. Nur durch die Offenbarung von Christus werden wir wissen, was wir suchen und wie wir danach suchen. Amen. Amen. And how to seek wie wir danach them. Suchen. And that them is Christ alone. Und diese Sache ist Christus allein. We are not many. Es sind nicht viele. It's just one. Es ist einfach nur eine. It's just that narrow gate. Einfach nur dieses schmale Tor. Are you getting it? Yeah. That is Christ Jesus. Was Christus Jesus ist. That he said we should seek first the kingdom of heaven. Von dem er sagt, wir sollen zuerst das Königreich des Himmels suchen. That should be our goal. Das soll unser Ziel the sein. The kingdom of heaven is to have relationship with Christ Jesus. Das Königreich des Himmels bedeutet Beziehung zu haben mit Christus Jesus. Is to have fellowship with him. Gemeinschaft zu haben mit ihm. Is to know him. Ihn zu kennen. Because there is no way you can know Christ Jesus, the only true Christ Jesus, and not know the Father. Denn du kannst nicht Christus Jesus kennen ohne den Vater. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. On Sunday we stopped. We were in this very place also. Am Sonntag waren John wir auch 6. An dieser Stelle. Let's go to John 6. Johannes 6. We start from there, please. John 6. Wir fangen dort an. From verse 26. Johannes 6 von Vers 26. 26 and 27. You can see here what happened here. They were all looking for Jesus. Ihr seht hier, was passiert ist. Sie haben alle nach Jesus gesucht. It was as if they were looking for him. Es war so, als ob sie nach ihm suchen. But Jesus knew they were not looking for him. Aber Jesus wusste, dass sie nicht nach ihm suchen. They were looking for food. Sie haben nach Essen gesucht. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And that's how people go from church to church today. Sie gehen Leute von Kirche zu Kirche heute. Are you getting it? You know, saying they are looking for the true Christ Jesus. Sie sagen, dass sie nach dem wahrhaftigen Jesus Christus suchen. But are they really looking for Christ? Aber suchen sie wirklich nach Christus? Are they really looking for the truth? Suchen sie wirklich nach der Wahrheit? They were looking for him everywhere. Sie haben überall nach ihm gesucht hier. And you know, they now found him. Dann haben sie ihn gefunden. If you read from verse 25. Mehr 25. He said, and when they had found him on the other side of the sea, they said unto him, Rabbi, where comest thou hither? Do you see that? Where have you been? We have been looking for you. Weißt du, wir haben dich überall gesucht. And Jesus, you already know them. Jesus kannte sie schon. Is somebody getting it, please? Amen. Amen. We should know them. Wir sollten sie kennen. Praise the Lord. Hallelujah. You can hardly see somebody that is hungry of the true Christ Jesus. Es kam jemand zu finden, der wirklich hungrig ist nach dem wahrhaftigen Jesus Christus. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 26. 26. Jesus answered them and said, verily, verily, I say unto you, you seek me not because you saw the miracles. Praise the Lord. Hallelujah. But because you did eat of the loaves and were filled. It was all about food. Es ging nur ums Essen. You know people seek him because of food. Ihr wisst, dass Leute ihn suchen wegen Essen. A musician in Nigeria, you know, they sing this song. There knows a song that, you know, well, every day we go out to seek you so that we can eat, we can drink. Es gibt Musiker, die singen in Nigeria, dass wir gehen jeden Tag raus und suchen dich, um Essen und Trinken zu haben. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Because you did eat of, you know, it was all about food. That is why you are looking for me. Weil es nur nach Essen, weil es dir nur ums Essen geht, hast du nach mir gesucht. Praise the Lord. Hallelujah. And verse 27. 27. Labor not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting life, which the Son of Man shall give unto you. For him had God the Father sealed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He revealed to us what we are to seek. Hat uns offenbart, was wir suchen sollen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Again, some go from one church to another. Einige gehen von Gemeinde zu Gemeinde. Amen. Today, it's still happening today. Und auch heute passiert das. Amen. Amen. Thinking they are looking for Christ. Und sie denken, sie suchen nach Christus. Are they really looking for him? Suchen sie wirklich nach ihm? It is like Mark 10. Das ist wie Markus 10. Amen. Amen. If you want to know something like that, you also go to Mark 10. Markus 10 lesen wir das. Mark 10 is just like this very place also. Mm, let's go to Mark 10. Diese Stelle, Markus 10. Praise the Lord. Hallelujah. If you read it from verse 17 here. Markus 10, 17. And when he was gone forth into the way, there came one running. You see, this man was not even walking, running. Dieser Mann ist noch nicht mal gelaufen, ist gerannt. It sounds serious. Es sah ernst aus. Are you getting it? For somebody to run after Jesus, not just walking, to run. Dass jemand hinter Jesus herrennt, means he was pursuing him. Das heißt, er hat ihn gejagt. Are you getting it? And he kneeled to him, even knelt down. Er hat sich sogar hingekniet. Well, you know, humble. Even it sounds like humility. Sieht aus wie Demut. You can see the humility of this world. Ihr seht die Demut dieser Welt. Are you getting it? There's no submission to Christ. Es gab aber keine Hingabe gegenüber Christus. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. And ask him, good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Eternal life. Do you know what you are looking for? Weißt du, wonach du suchst? Eternal life. Ewiges Leben. Eternal life means to be one with Christ Jesus. Ewiges Leben bedeutet eins zu sein. To know him and to be so that there's nothing that can separate you from him. Ihn zu kennen und dass dich nichts von ihm trennen kann. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said unto him, welcome. Call it out me good. There is no good but one that is God. Verse 19. Praise the Lord. Amen. Amen. There is no one good. Niemand ist gut. Are you ready to believe that I am God? Because bereit, they never believe him. Zu glauben, dass ich Gott bin, denn sie sind nie bereit, das zu akzeptieren. Amen. They never believe him. Sie sind nicht bereit, das zu glauben. Sie glauben nicht. Thou knowest the commandments. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all this I observe from my youth. I have observed them. All das habe ich befolgt. So religious. So religiös. Is somebody getting it? So religious. So religiös. I dot all the I and I cross all the T. Ich habe immer alles ganz genau gemacht. Praise the Lord. Halleluja. Then Jesus beholding him loving. You know, telling them the truth is love. Ihnen die Wahrheit zu sagen ist Liebe. If we do not love them, we will just join them. Wenn wir sie nicht lieben würden, würden wir sie einfach und mit unterstützen. That we are not one with them in evil is love. Aber dass wir nicht eins mit ihm im Bösen, ist Liebe. Ja, evil, that evil is this, they are saying no to the truth. Denn dieses Böse ist, dass sie Nein sagen zur Wahrheit. Are you getting it? They are saying no to Christ Jesus. Sie sagen Nein zu Christus. If we don't love them, we will join them. Wenn wir sie nicht lieben würden, würden wir sie unterstützen. You can see God kind of love. Ihr seht aber Gottes Liebe. It sound like hate. Sie scheint wie Hass. That's how the world will see. So wird die Welt es beurteilen. That's how man will believe it. So wird der Mensch das beurteilen. That is the greatest love. Aber er ist die größte Liebe. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Then Jesus, beholding him, loved him, and said unto him, one thing thou lackest. Though you believe you have obeyed all, you have been obeying all, but you still lack something. You lack me. Amen. Auch wenn du glaubst, dass du schon etwas alles hast, aber dir fehlt dennoch was, nämlich ich selbst. Amen. Amen. One thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor, and thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. You lack me. You must follow me. Ich fehle dir. Du musst mir folgen. Praise the Lord. Hallelujah. This man was running after him, after Christ Jesus, nach Christus Jesus, as if he was truly after him. So, als ob er wirklich hinter Jesus Christus her ist. He was not hungry of him. Aber er war nicht hungrig nach ihm. Just like so many people today. Genauso wie viele Leute heutzutage. Jesus can only feed those Jesus kann nur die füttern, that are truly hungry of him. Die wirklich nach ihm hungern. Amen. Amen. So only those that are truly hungry of Christ Jesus, the truth, that can be here in this ministry. Die wirklich hungrig sind nach der Wahrheit, die können auch hier in dieser Gemeinde sein. That you are here at all should help you to know. that you are truly hungry of him. Dass du hier sein kannst, heißt, dass du wirklich hungrig bist nach ihm. Amen. Amen. There should be no doubt in your heart that you are not hungry of him. Es sollte kein Zweifel in deinem Herzen sein, dass that du are not truly after the true living hungrig God. Bist nach Jesus Christus, dass du nicht because wirklich it takes Christ Jesus to be here in this house. Hinter dem lebendigen Gott bist, weil es braucht Christus Jesus, um hier in diesem Haus zu sein. Praise the Lord. Halleluja. It is the only true Christ Jesus to be here, to be a family, to be one of the family in this ministry. Es braucht Christus Jesus, um zu dieser Familie zu gehören. Matthew 5, please. Matthäus 5. Matthew 5, 6. Matthäus 5, Vers 6. Blessed are they which do hunger and thirst after righteousness, for they shall be filled. Blessed are they. Are you getting it? Mm. It's not pretending to be hungry. Nicht diese tun, als ob sie hungrig sind. It's not pretending to be thirsty, to have thirst. Also tun, als ob sie durstig that you want sind. To drink something, drink Christ. Mm, dass du etwas trinken willst, dass du Christus trinken are you willst. Getting it? Mm. You know, if you are truly hungry of him, wenn du wirklich hungrig bist nach ihm, he will feed you. Wird er dich füttern? Is somebody getting it? Amen. Amen. He himself is looking for those that are truly hungry of him. Er sucht nach denen, die wirklich hungrig sind nach ihm. He wants us to be hungry of him. Er will, dass wir hungrig sind nach ihm. Of that imperishable food. Nach dieser unvergänglichen Speise. He is the imperishable food. Er ist die unvergängliche Speise. The only food that never perishes. Die einzige Speise, die nicht vergeht. The only food that there is no end to. Die einzige Speise, die unendlich the ist. Only food that is everlasting. Die einzige that is Christ Speise, Jesus. Die ewiglich ist. Praise the Lord. Yeah. Again, John 6, 26 and 27, we just read it. Mm-hmm. Amen. Yeah. It says, seek the meat that never perish. Haben wir gelesen, suche nach der Speise, die unvergänglich the ist. Unperishable meat. Diese unvergängliche Speise. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. The meat that never perish. For us is let's go to John 17. Johannes 17. Look at John 17. Verse 3. Johannes 17, Vers 3. And this is life eternal, that they might know thee. The only true God, because there are life, they have false gods everywhere. Es gibt falsche Götter überall. The only true God. Der einzig wahrhaftige Gott. And Jesus Christ whom thou hast sent. Mm. Amen. Amen. That is the food that never perishes. Das ist nämlich die Speise, die niemals vergeht. Amen. Amen. To know the only true God. Den einzig wahrhaftigen Gott zu kennen. Is through Christ Jesus alone. Ist nur durch Christus Jesus allein. There's no other way. Da gibt's keinen anderen Weg. John 14:6 said he is the way. In Johannes 14:6 steht er ist der Weg. To the only true Father. Zum einzig wahrhaftigen Vater. Are you getting it, please? Amen. Amen. The meat that never perishes. Die Speise, die niemals vergeht. Praise the Lord. Hallelujah. It's not seeking to know God. Ist nicht danach suchen, Gott zu kennen. Are you getting it? So the meat that never perish, seeking the meat that never perish is not seeking to know God. Die Speise suchen, die unvergänglich ist, heißt nicht zu suchen, Gott zu kennen. It's seeking to know Christ Jesus. Sondern danach suchen, Christus Jesus zu kennen. Is somebody getting it? Religion, they seek to know God. Religion sucht danach, Gott zu kennen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. The only meat that never perish is not seeking to know God. Die einzige Speise, die nicht vergeht, ist die, nicht eben Gott zu kennen. To know God is religion. Weil Gott zu kennen ist religiös. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Let's go to John 9. Johannes 9. John 9, please. John 9. The only meat that never perish, you know, to seek it is not seeking to know God. Mm. You can see the Pharisees. The Pharisees is an example of ein Beispiel davon. Praise the Lord. Yeah. John 9, verse 24. Johannes 9, 24. Then again called the man that was blind and said unto him, give God the praise. Praise God and not praise Jesus. Er hat Gott und nicht Jesus. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Hallelujah. You know, praise God. You know, if you are praising God, you are not different from the Pharisees and the Sadducees. Wenn du Gott preist, bist du nicht anders als die Pharisäer und die Sadduzäer. The difference is praising Christ Jesus. Der Unterschied ist Christus Jesus zu preisen. Amen. Amen. They say, give God the praise. Mm. And not Christ Jesus, the praise. Gib Gott die Ehre und nicht Jesus Christus, haben wir gesagt. You cannot know the only true Jesus and not knowing the only true God. Without knowing, you cannot know the only true God and not knowing the only true God. You cannot know the only true Christ Jesus. I'm not knowing the only true God. I hope you understand. Wenn du Jesus, den einzig wahrhaftigen Jesus Christus kennst, kennst du auch den einzig wahrhaftigen Gott. That is why. Und deswegen. Living godly is not of Christ, it's of Satan. Ist göttlich zu leben, nicht von Christus, sondern vom Satan. Amen. Amen. Living godly is not of Christ, but of Satan. Göttlich zu leben ist nicht von Christus, sondern von Satan. Amen. Amen. Living godly. Godly is against Christ Jesus. Göttlich zu leben ist gegen Christus Jesus. Amen. Amen. The religious people live godly. Leute leben göttlich. The Pharisees. Die Pharisäer. Amen. Amen. They seek to live godly. Sie streben danach, göttlich zu leben. We don't live godly. Aber wir leben nicht göttlich. We live godly in Christ Jesus. Wir leben göttlich in Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. There's a difference between living godly and living godly in Christ Jesus. Es gibt einen Unterschied zwischen göttlich leben und göttlich leben in Christus Jesus. Remember 2 Timothy 3 verse 12, is there? Erinnert euch an 2. Petrus 3, Vers 12. Praise the Lord. It's like all those who live godly in Christ Jesus are not living godly, shall suffer persecution. All die gottesfürchtig leben in Christus Jesus, nicht einfach nur gottesfürchtig. Are you getting it, please? Until you choose Christ, no one will even persecute you. Erst wenn du Christus wählst, dann wirst du auch Verfolgung erleiden. Überhaupt. If Christ alone is absolute in your life, wenn Christus allein absolut then wait for persecution. Dann warte auf die wait for parents, they will hate you. Eltern werden dich hassen. But friends will hate you. Freunde werden dich hassen. Everyone, they will call you names. Leute werden dich verfluchen. Praise the Lord. Hallelujah. Even husband, we hate wife. Wife, we hate husband. Ein Ehemann wird seine Ehefrau, einen Ehemann. Parents and children. Kinder und Eltern. Are you getting it, please? The Pharisees try to live godly. Die Pharisäer versuchen göttlich zu leben. But Jesus said it was not enough. Aber Jesus hat gesagt, es war nicht genug. Living godly is never alone. Göttlich zu leben ist enough. Nicht genug. Just like Mark 10, that man lived godly. Das wie Markus 10. He said, I've obeyed all, even not even now from my youth. Hat göttlich gelebt. Er hat alles befolgt, nicht nur jetzt, sondern von Kind auf, sagt er. Are you getting it? We go to Matthew 5 verse 20 now. Go to Matthew 5. Matthäus 5 Vers 20. It is revelation to know all this. Es war Offenbarung, all das zu wissen. Amen. Amen. All this you can only get it through revelation. Kannst du alles nur verstehen durch Offenbarung? Matthew 5 verse 20. Matthäus 5 Vers 20. Well, I say unto you that except your righteousness shall exceed the righteousness of the scribes and Pharisees, you shall no case enter into the kingdom of heaven. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Yeah. Except your righteousness is greater than their righteousness. Praise the Lord. Amen. You cannot enter. You know, to enter and to remain there is another thing. Reinzugehen und dort zu bleiben, ist auch nochmal eine ganz andere Sache. A lot can't. So there are some people that have been here, but they are not here today. Es gibt einige Leute, die hier waren, aber sie sind heute nicht hier. Is somebody getting it? You can enter and to remain is of another level. Du kannst reinkommen, aber dann zu bleiben ist nochmal ein anderes Level. Praise the Lord. Hallelujah. When Jesus was here. Als Jesus hier war. Oh, let me put it this way. When Christ was here as Jesus. Als Christus hier war als Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Please listen. When Christ was here as Jesus. Als Christus hier war als Jesus. I'm saying it this way because Christ is still here. Ich sage es so, weil Christus as immer noch you hier and ist. Me. Als du und ich. Praise the Lord. Amen. When he was here as Jesus. Als er hier war als Jesus. Amen. Amen. Go to John 14. Johannes 14. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. John 14, verse 23. Johannes 14, 23. Jesus answered and said unto him, if a man love me, and he will keep my words, and my Father will love him, and we will come unto him and make our abode with him. Mm-hmm. He's still here today. Er ist immer noch hier heute. Amen. Amen. He was, you know, he's the same yesterday, today, and forever. Er ist der gleiche gestern, heute und für he immer. Changed not. Er verändert sich nicht. Amen. Amen. He is in us today. Er ist in uns heute. Praise the Lord. Halleluja. Our meat. Unsere Speise. Are two different meats. Wir haben zwei verschiedene Christ's meat and our meat are two different meats. Unsere Speise, Speise von Christus ist nicht gleich. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Christ Jesus meat and our meat today, they are two different meats. Die Speise von Christus Jesus und unsere Speise ist nicht gleich. This is what Christ Jesus called his own meat. Das, was John Christus 4. Jesus Go seine John eigene 4. Speise nennt. Johannes 4. John 4, 34. Johannes 4, 34. Jesus said unto them, my meat is to do the will of him that sent me. The will of him that sent me. The Father sent him. It's not the Father that sent us. It's Christ Jesus that sent us. Mm. Nicht der Vater hat uns gesandt, sondern Christus Jesus hat uns gesandt. Is somebody getting here? And to finish his work. He sent me to do the will of him that sent me. Den Willen dessen zu tun, der mich gesandt hat. Who sent Jesus is the Jesus Father. Geschickt, der Vater. John 20, verse 21. 20, Go to John 20. Then said Jesus to them again, peace be unto you. As my Father has sent me, even so send I you. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. We are doing the will of Christ Jesus. Wir tun den Willen von Christus Jesus. That's what he commands us. Das hat er uns That's befohlen. The, are you getting it? We are commanded to do the will of Christ Jesus. Wir wurden befohlen, and not the will of the Father. Den Willen von Christus Jesus zu tun, nicht den Willen des Vaters. Is somebody getting it? Christ Jesus came to fulfill the will of his Father. Christus Jesus gekommen, den Willen seines Vaters zu And he sent us also, he now sent us so that we will fulfill his own will. Und er schickt uns, damit wir dann seinen Willen erfüllen. Praise the Lord. Halleluja. We are not sent by his Father. Wir wurden nicht von seinem Vater gesandt. We are sent by Christ Jesus. Wir sind gesandt von Christus Jesus. Amen. Amen. So our meat is not also, to do the will of his Father, ist nicht den Willen des Vaters, but the will of Christ Jesus. Den Willen von Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. Can see religion today. Ihr seht Religion heutzutage. It's always the will of God. Da geht's um den Willen Gottes. Amen. Amen. They want to do everything without Christ Jesus. Sie wollen alles tun ohne Jesus Christus. He said, without me, you can do nothing. Aber Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Without me, you are going to go to a God, but not the only true God. Ohne mich werdet ihr auf einen Gott stoßen, aber es ist nicht der wahrhaftige Amen. Gott. Amen. You are going to go to a God called Satan. Du wirst and zu einem not Gott me. Gehen, der sich Satan nennt. Without nicht. Me. Ohne mich. Praise the Lord. Hallelujah. The old was the will of the Father. Das alte war der Wille des Vaters. Amen. Amen. Before Jesus came, it was the will of the Father. Bevor Jesus kam, war es der Wille des Vaters. The new is the will of Christ Jesus. Das neue ist der Wille von Christus Jesus. They are not the same place. Gleich. You cannot also mix them. Du kannst es nicht vermischen. Amen. Amen. Jesus called them the old one and the new one. Jesus nennt es den neuen und den alten Wein. That they can never be mixed. Den nicht vermischt werden kann. Amen. Amen. The old and the new alte und neue of everything are not the same. Von allem ist nicht gleich. The old Sabbath and the new Sabbath. Der alte Sabbat und der neue Sabbat. You know the old Sabbath was all about the day, just days. Der alte Sabbat, da ging es um die Tage. And the new is Christ Jesus. Aber im neuen geht's um Christus. Everything pointed to Christ Jesus. Alles deutet auf Jesus Christus hin. Everything the Bible called the old, the shadow of things to come. Wir nennt alles als alte da ein Schatten von dem, was kommen sollte. Are you getting it? We have the written now. We don't need the shadow any longer. Wir haben das Wahrhaftige, wir brauchen nicht mehr den Schatten. Praise the Lord. Hallelujah. The old circumcision die alte Beschneidung and the new circumcision are two different circumcisions. On Sunday, I would like us to go into this circumcision. Am Sonntag will ich, dass wir nochmal in dieses Thema Beschneidung eingehen. To go deeper. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Your fasting and the new fasting, the new fasting and prayer and the new fasting and prayer, they are not the same. Das alte Fasten, das neue Fasten, das alte Beten, das neue Beten. Are you getting it? The old honor, the old honor and the new. Die alte Ehre, who to honor? Ehre, wen du ehren sollst. The old was to honor the father and the mother. Im alten ist darum, Vater und Mutter. They were shadow. Das waren alles Schatten. Is somebody getting it? It was good enough then. Es war damals gut genug. The shadow was good enough for them then. But not now. The written is here. Aber jetzt nicht mehr jetzt das Wahrhaftige da. Praise the Lord. Yeah. I hope you are getting it. The old prophecy. Die alte and the new prophecy, they are not neue, the same. Sind auch nicht gleich. The Old Testament and the New Testament das also. Testament, das neue, sind auch the nicht old gleich. Covenant and the New Covenant. Das alte Bündnis und das neue Bündnis. Then the old sign. Die alten Zeichen and the new und die neuen Zeichen are so different. So are like day and night. Wie Tag und Nacht. Praise the Lord. Halleluja. The old word of God and the new are die alte Welt different. Von Gott. Neue sind nicht gleich. Amen. Amen. The old word of God was good enough. In der alten Welt von Gott war es gut genug. But the new. Aber die neue. Praise the Lord. Halleluja. It took the blood of Christ to have the new. Es braucht the new das word von Jesus Christus, of the only true God. Um dieses neue Wort von Jesus Christus zu akzeptieren. Are you getting it? Without the blood of Christ Jesus, you cannot get it. There's nothing like the truth. You can only find the word, but not the truth. Diesen Heiligen Geist kannst du diese Wahrheit nicht akzeptieren und nicht erkennen. Du wirst nur die Wahrheit von Gott vielleicht sehen, aber nicht die Wahrheit von Jesus Christus erkennen. Is somebody getting it? In Colossians 2, Kolosser 2, he said, all the old were all shadow of things to come. Das alte war als ein Schatten von dem, was kommen sollte. I hope you still remember that. Amen. They were shadow of Christ. Es war ein Schatten von Christus. They were a shadow. Es war sein praise Schatten. The Lord. Halleluja. I have a shadow. Ich habe einen Schatten. If you want to talk to me, wenn du zu mir sprechen willst, you don't talk to my shadow. Redest du aber nicht zu because meinem Schatten, I'm here. Denn ich bin noch hier. That you come straight to me. Kommst direkt zu mir. Is somebody getting it? Yeah. We now have the written that is here, the written person. No longer this shadow. Ich bin diesen Schatten. Praise the Lord. Halleluja. There was the period of the shadow. Es gab die Zeit des Schattens. But not now. Aber nicht it's jetzt. Over. Es ist vorbei. Praise the Lord. Halleluja. You know Colossians 2. Kolosser 2. We are there on Sunday. Amen. That period is over. Diese Zeit ist vorbei. Stop having relationship with the shadow. Hör auf, Beziehung zu haben mit dem Schatten. Praise the Lord. Halleluja. Stop having relationship, pursuing the shadow everywhere. Hört auf, diesen Schatten überall zu suchen. The written is here. Und das Wahrhaftige ist da. No longer need the shadow. Du brauchst den Schatten nicht mehr. It is over with all the old. Es ist vorbei mit dem Alten. Including the old sign. Auch den alten Zeichen. Amen. Amen. Praise the Lord. We are the only true signs today. Wir sind das einzig wahrhaftige Zeichen heute. Yes, sign today. Es gibt ein Zeichen. Is the only true God children. Es sind die wahrhaftigen Kinder Gottes. Just like there was sign in the period of Christ Jesus. Genauso wie es Zeichen gab. He was the only sign. Er war das einzige Zeichen. Again, we are the only true sign today. Wir sind heute das einzige wahrhaftige Zeichen. And that's why we don't look for sign. Deswegen suchen wir nicht nach Zeichen. Sign never look for sign. Ein Zeichen. You are already sign. You don't look for sign. Weil du ein Zeichen bist, suchst du nicht nach einem Zeichen. Praise the Lord. Amen. We don't go after sign. Wir suchen nicht nach Zeichen. We don't walk by sign. Wir wandeln nicht nach Zeichen. We walk by Christ. Wir wandeln nach Christus. Praise the Lord. Halleluja. When Jesus was here, als Jesus hier war, he was the only true sign. War er das einzige wahrhaftige Zeichen. They asked him for a sign. And he referred them always to himself. He was always referring them to himself. Is somebody getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Let's go to John 2, please. Johannes 2. John 2. From verse 18. Vers 18. They answered the Jews and said unto him, what sign showest thou unto us See that thou doest these things. Verse 19. Okay, well, we help us to read verse 19. Verse 19. Praise the Lord. Hallelujah. You don't need any sign anywhere. I'm here. Was kind of Zeichen? Ich bin hier. Are you getting it? Amen. Anytime they ask him for sign, he just reveal himself to them. Wenn nach einem Zeichen, wenn Leute nach Zeichen gefragt haben, hat er immer sich selbst ihn offenbart. I'm the only sign you are to know. Denn ich bin das einzige Zeichen, was sie wissen müssen. Ah, praise the Lord. Hallelujah. And Jesus answered and said unto them, destroy this temple, and in 3 days I will raise it up. Verse 20. Then said the Jews, 46 years was the temple in building, and without rear it up in 3 days. Praise the Lord. You know, they are so blind, they are so deaf, they are so everything of evil. Sind so blind und so taub und alles böse. Are you getting it? They have the natural eye, but not the spiritual eye. Sie haben die natürlichen Augen, aber nicht die geistigen. And that's why they can see nothing. Deswegen können sie nichts sehen. They have the natural ears, they are not the supernatural ear. And that's why they can understand nothing. Sie haben die natürlichen Ohren, aber nicht die übernatürlichen Ohren. Deswegen können sie auch nichts verstehen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 21. 21. Then he spake of the temple of his body. Verse 22. 22. When therefore he was risen from the dead, his disciples remembered that he had said this unto them. And they believed the scripture and the word which Jesus had said. Praise the Lord. Hallelujah. We know last week or so when the Lord revealed to us that he himself as a food cannot be tempted. Letzte Woche hat uns ja offenbart, dass weil er selbst Speise ist, kann er nicht versucht werden mit Speise. Just as food cannot be tempted with food. Weil Essen nicht mit Essen versucht werden kann. So also sign can never seek sign. Sie kann ein Zeichen kein Zeichen suchen. Is somebody getting it? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. If you are the sign, you don't need to look for sign. Wenn du das Zeichen bist, musst du nicht nach einem Zeichen suchen. And in fact, they should look for you. Sie sollten nach dir suchen. People should look for you. Leute sollten nach dir suchen. You are the only sign. Du bist das einzige Zeichen. Everything of Christ Jesus are all signs. Alles von Christus Jesus sind alles Zeichen. Is somebody getting it, please? Mm-hmm. Amen. A sign that the power of sin has been broken. Das Zeichen, dass die Kraft der Sünde gebrochen wurde. Is somebody getting it? A sign that we are free. A sign of freedom. Everything of Christ Jesus, the outside. Alles von Christus Jesus ist ein Zeichen. Praise the Lord. Halleluja. That the power of death has been taken away from him. Dass die Kraft des Todes ihm weggenommen worden ist. Are you getting it? A sign that grave is empty. Das Zeichen ist, dass Grab leer ist. Everything of Christ, they are all sign. Alles von Christus Jesus ist ein Zeichen. Go to John 15, please. Johannes 15. Praise the Lord. Hallelujah. John 15. Johannes 15. From verse 22 to 24. Von 22 bis 24. Praise the Lord. Hallelujah. If I had not come and spoken unto them, they have had no sin. Praise the Lord. Hallelujah. I'm a sign that it is over with sin. Ich bin das Zeichen, dass es vorbei ist mit Sünde. Are you getting it, please? But now they have no cloak for their sin. Verse 23. 23. He that hated me hated my father also. 24. If I had not done among them the works which none or other man did, they had not had sin. But now have they both seen and hated both me and my father. Praise the Lord. Hallelujah. I'm a sign that it's over with sin, that ich you cannot get it. Bin das Zeichen, dass es vorbei ist mit Sünde, aber er versteht es nicht. He said he's coming here, and his word is a sign. Er sagt, er kommt hier that the power of sin has been broken. Und sein Wort ist das Zeichen, dass die Kraft der Sünde gebrochen wurde. Are you getting it? Amen. If I have not come here, and if I have not spoken to them, they don't have sin. Haben sie keine Sünde. I hope you understand. Praise the Lord. Hallelujah. My coming here, my word is a sign that it's over with. You know, the battle has been won. Aber wenn man hier hinkommt, zeigt, dass die Schlacht gewonnen ist. Praise the Lord. Hallelujah. The power of sin has been Kraft broken. Der Sünde wurde gebrochen. Let's go to John 9 again, please. Johannes John 9. 9. Verse 39. Johannes 9:39. And Jesus said, for judgment I am come into this world, that they which see not may see, and they that which see might be made blind. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He said he's coming here. It's a sign that no man should be blind. Dass niemand mehr blind sein muss. Amen. That all of us we are supposed to be able to see. Dass wir jetzt alle sehen können. Praise the Lord. Mm. Everything of Christ is our sign. Alles von Christus Jesus ein Zeichen. Yeah. He was not about the natural sight, but the natural sight or blindness that he was talking about nicht here. Um die natürliche es ging nicht um die natürliche Sicht. Are you getting it? But the supernatural sight and blindness. Übernatürliche Sicht und die übernatürliche Blindheit. Amen. The only blind people are those that cannot see with their spiritual eyes. Die blind sind die, die nicht mit den geistlichen Augen sehen können. Are you getting it? The only people that can see, that have sight, are those that can see with their spiritual eyes. Die, die sehen haben und Sicht haben, sind die, die geistliche Augen haben. That Jesus coming here is a sign that all our problems are over. Dass Christus hier hingekommen ist, ist ein Zeichen, dass alle Probleme vorbei sind. Praise the Lord. Hallelujah. He's coming here. Wenn ihr hinkommt, and his finished work. It's a sign that it is over. Dass vorbei Satan. Ist mit dem Satan. Is somebody getting it? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Over with the law. Vorbei ist mit dem Gesetz. Are you getting it? Because he came to fulfill it. Over we see. Zu Ende mit der Sünde. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. Because he became a sin. Denn er wurde zur Sünde. Are you getting it? Amen. Took all our sin. Er hat alle unsere Sünde auf sich genommen. Amen. Amen. It is over with death. Es ist vorbei mit dem Tod. It's a sign that it is over with death. Ein Zeichen, dass es vorbei ist mit dem Tod. It is a sign that it's over with the grave. Vorbei mit dem Grab. Are you getting it? The grave is empty. Das Grab ist leer. The law has been fulfilled. Das Gesetz wurde erfüllt. Sin power has been broken. Die Kraft der Sünde wurde because gebrochen. Christ Jesus fulfilled the law. Weil Christus Jesus das Gesetz erfüllt. What gives power to sin is the law. Das, was der Sünde Kraft gibt, ist das Gesetz. Is somebody getting it? And he came to fulfill the law. Kam, um es zu erfüllen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. And death is back to his original position. Der Tod ist wieder auf seinem rechtmäßigen Platz. He is again powerless. Wieder kraftlos. Is somebody getting it? Praise the Lord. Hallelujah. If you can remember Jesus in everything, you are free. Wenn du dich an Jesus in allem erinnern kannst, bist du frei. Are you getting it? Just remember him, that you are so free. Wenn du dich an ihn erinnerst, bist du so frei. Praise the Lord. Hallelujah. Remember, he was created without power. That is death. Erinnert euch, er wurde erschaffen ohne Kraft, der Tod. Amen. Kraftlos. Praise the Lord. Hallelujah. Christ Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. That Jesus brought him back to that position where the Lord wants him to be. Christus Jesus hat ihn zurück auf diese Position gebracht, wo der Herr ihn haben möchte. That Jesus' resurrection is a sign. Die Offenbarung von Jesus Christus ist ein Zeichen. That grave is empty forever. Dass das Grab immer leer ist. Are you getting it? His resurrection It's a sign that grave is already over. It's empty forever. Seine Auferstehung ist ein Zeichen dafür, dass das Grab für immer leer ist. Praise the Lord. Hallelujah. And that's why if doctor tell you are going to die, just remember the resurrection. Wenn der Arzt dir sagt, dass du sterben wirst, erinnere dich an die Auferstehung. Are you getting it? Praise the Lord. Hallelujah. That grave has been defeated. It's empty forever. Und für immer leer steht. Are you getting it? Amen. If there's problem in your body and that Satan want to bring threat, I want to make you to be afraid. Remember, the grave is empty forever. Das Somebody Probleme has solved the problem. In deinem Körper gibt und durch Schmerzen und sonstiges, erinnere dich daran, dass der Tod besiegt worden ist. Das Grab ist leer. Is somebody getting it? Mm. 1 Corinthians 15. 1. Korinther 15. Praise the Lord. Halleluja. First Corinthians 15 from verse 54. 1. Korinther 15 von Vers. I love this place. 54. So when this corruptible shall put on incorruption, and this mortal shall have put on immortality. He's talking about this period. Es geht um diese Zeit. Are you getting it? This period of Christ in you and you are in Christ. Die Zeit, in der Christus in dir ist und du in Christus. Are you getting it? It's not talking about when you die and live here. Es geht nicht darum, wenn du stirbst und diese Erde verlässt. It's talking about this period of the kingdom of heaven. Und diese Zeit des Königreiches. This period that death is swallowed up. Die Zeit, in der Tod verschlungen ist im Sieg. Amen. Amen. Oh death, where is your sting? Wo ist dein Stachel? Oh grave, where is your victory? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 56. 56. The sting of death is sin, and the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Mm. We are all here. Ist alles hier. We already have victory. Wir haben schon Sieg. We are not fighting to have victory. Wir kämpfen nicht darum, Sieg zu erlangen. We don't labor to have victory. Wir kämpfen nicht darum, Sieg labor zu to believe you already have victory. Sondern wir arbeiten the kingdom of heaven. Darum, zu glauben, dass wir den Sieg schon haben. Das ist das Königreich des Himmels. Because everything will be telling you that the war is still on. Denn alles wird dir sagen, dass der Krieg immer noch you must labor to have victory. Dass du kämpfen musst, um Sieg zu erlangen. But remind that very problem. Aber erinnere dieses Problem. That Christ is the winner. Dass Christus der Sieger ist. Yes. Are you getting it, please? Amen. Praise the Lord. Hallelujah. He's not going to win. Er wird nicht gewinnen. He has won. Er hat gewonnen. Is somebody getting it? Mm. You know, somebody that is going to win. You know, there is doubt if he will win or not. Jemand, der gewinnen wird, da ist immer noch dieser Raum zum Verlieren. Are you getting it? But if you have won, there is no doubt any longer. Aber wenn du gewonnen hast, da ist kein Raum mehr für Zweifel. Es ist schon passiert. Again, verse 57. Mm. It said, but thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Therefore, my beloved brethren, be ye steadfast, unmovable. Are you getting it? He's talking to you and me here. Er spricht hier zu dir und be mir. Steadfast. Let your focus be Christ Jesus completely. Unerschütterlich. Be unmovable. Unerschütterlich. Always abounding in the work of the Lord. Und immer fest gegründet in dem Werk des Herrn. For as much as you know that your labor is not in vain in the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If there's somebody you are to trust, is Christ Jesus. Wenn es jemanden gibt, den du vertrauen kannst, dann ist es Christus Jesus. Praise the Lord. Hallelujah. That Jesus' resurrection is a sign. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ein Zeichen. That we are never losers. Dass wir niemals Verlierer sind. Praise the Lord. Halleluja. It's a sign that we are never losers. Ein Zeichen, dass wir niemals Anywhere we are, we are, you know, we are, Paul and Silas, they were thrown into prison. They were not, you know, they could not tie their relationship with the only true God. Their relationship could not be taken away from them. Sie waren im Gefängnis, aber diese Beziehung mit Jesus Christus konnte ihnen nicht weggenommen werden. Praise the Lord. Again, Christ's resurrection is a sign that we are never losers. Die Auferstehung von Jesus Christus ist ein Zeichen, dass wir niemals No matter the results. Egal was das Ergebnis or ist. The report. Amen. We are never losers. Wir sind niemals Verlierer. Remember, Paul, for me to die, Paul, to live is Christ, to die is gain. Ist Christus, I'm never a loser. suis niemals ein Verlierer. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. There's nothing worse than death. Es gibt nichts Schlimmeres als der Tod. Is somebody getting it? There's nothing worse than death here on earth. Nichts ist schlimmer als der Tod hier auf Erden. Because after death is just over. Weil nach dem Tod ist es vorbei. Amen. Kein Zurück mehr. If through death he gave us victory. Wenn uns durch den Tod sein through the worst thing we have victory. Durch das Schlimmste haben wir den Sieg errungen. Is somebody getting it? The worst thing that could happen to man. Das Schlimmste, was dem Menschen passieren konnte. Gave us victory. Dadurch hat er uns den Sieg verschafft. It means all things. Das heißt in allem. Are for us. Ist alles für uns. And not against us. Und nicht gegen uns. I hope you get it. It means all things are for us and not against us. Das heißt, alles ist für uns und nicht gegen uns. Just like Romans 8 said. Genauso wie Römer 8 sagt. Praise the Lord. Yeah. Romans 8 said the same thing. Let's go there. Romans 8, 28. Römer 8, 28. For we know that all things work together for good to them that love God. All things, including death. Selbst der Tod. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. To them that love God and to them who are called according to his purpose. Praise the Lord. Hallelujah. All things, pass or fail. Versagen oder bestehen. Praise the Lord. Hallelujah. Any result work for you and not against you. Is that not freedom? Für dich und nicht gegen dich. Das heißt Freiheit. Is that not freedom? Das ist Freiheit. All things work for good. Life or death. Leben oder Tod. Work for good. Alles for those that love God. Für die, die den Herrn lieben. And those who are called according to his purpose. Und die nach seinem Vorsatz berufen sind. This is all about Christ Jesus. Es geht einfach nur Christus Jesus. No one defeated Satan. Niemand except hat den Satan besiegt, außer er. Amen. He defeated Satan. Er hat den Satan besiegt. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. In 1 John 3, 8. 1. Johannes 3, 8. He said, look, let's go then. 1 John 3, 8. 1. Johannes 3, Vers 8. He that committed sin is of the devil, for the devil sinneth from the beginning. Praise the Lord. Hallelujah. For this purpose, the Son of God was manifested, that he might destroy the works of the devil. Praise the Lord. Hallelujah. The work of the devil, die Werke des Teufels. The purpose of Christ's coming. It's to destroy the works of the devil. Werke des Teufels zu zerstören. Amen. That is your prayer, to destroy any work of Satan. Jegliche Werke des Satans. Amen. Then all whatever comes, all things work together for God's children. Für Kinder Gottes. Praise the Lord. Halleluja. Again, when Christ was here as Jesus, hier war als Jesus, he never looked for a sign. Hat nicht nach einem Zeichen gesucht. Because sign never look for sign. Weil Zeichen suchen nicht nach Zeichen. Again, anytime they asked him for a sign, immer wenn sie ihn nach einem Zeichen fragten, he was always pointing to himself, hat er immer auf sich selbst verwiesen, telling them, ihnen gesagt, he is the only sign. Er ist das einzige Zeichen. Praise the Lord. Halleluja. Today Christ is still here. Heute ist Christus immer noch da. As you and me. Als du und ich. We are the only sign. Das einzige Zeichen. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If we know who we are. Wenn wir wissen, wer wir sind. We will never look for sign. Wenn wir niemals nach einem Zeichen. If we know that we are the only true sign. Wenn wir wissen, dass wir das einzige we will never look sind, for sign. Werden wir nicht nach einem Zeichen suchen. He called those that look for sign evil. Er sagt, die nach einem Zeichen go to Matthew suchen, 12. Bösartig. Evil. Bösartig. Praise the Lord. Matthew 12, please. Matthew 12. Verse 38 to 40. 38 bis 40. Then certain of the scribes and the Pharisees answered, saying, Master, we will see a sign from thee. But he answered and said unto them, And even an adulterous generation seeketh after a sign. Praise the Lord. They look for a sign. Sie suchen nach einem Zeichen. If I bring you here, that very sign that will take you away from here. Wenn ich aber Zeichen hier hinbringe, werden auch diese, genau diese Zeichen nicht wieder hier wegschleudern. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. You are better allow Christ Jesus alone to be your sign. Lass lieber zu, dass Christus allein dein Zeichen ist. Anything outside him. Alles außerhalb is evil. Ist bösartig. Are you getting it? It's an evil generation seeking after a sign. Ein bösartiges Geschlecht sucht nach einem Zeichen. And there shall no sign be given to it, but the sign of the prophet Jonah. Praise the Lord. Hallelujah. Then verse 40. Vers 40. Amen. For our Jonah was 3 days and 3 nights in the whale's belly. So shall the Son of Man. We can see it's all his name. Es geht wieder um he's telling them me. Wieder, es geht um I am the Son. Ich bin dieses Zeichen. Your true Son. Das einzige wahrhaftige Zeichen. So shall the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. He called them evil generation. Er nennt sie ein bösartiges Geschlecht. After sign, seeking after sign, it means you are against Christ. Sie nach einem Zeichen suchen, das heißt, du bist gegen Christus. Because he's not enough. Er ist nicht genug. Christ as a sign is not enough for you Christus in anything. Als Zeichen reicht dir nicht. In all things. In allen Dingen. It should be, him alone should be enough for us in all things. Aber er allein sollte uns genug sein. Praise the Lord. Hallelujah. After sign, it means you don't know you. Unter Zeichen zu sein heißt, du kennst dich nicht. If you are already saved, you don't know you. Wenn du schon errettet bist, dann kennst du dich. You don't even know that you are the only true son. Du weißt nicht, dass du das einzige wahrhaftige Zeichen that, bist. That you know the only true God, if, as big as God is, can live inside you. So groß wie Gott ist, er kann in dir leben. Is somebody getting it? Praise the Lord. Halleluja. The old, they were so much after signs. Das Alte, sie waren so hinter Zeichen her. Because they could not know things sie konnten Dinge in the spirit. Nicht erkennen im Geist. Amen. Amen. They could not know things through Christ. Sie konnten Dinge durch Christus nicht erkennen. They could not know things in the spirit. Sie konnten Dinge im Geist nicht kennen. They could not know the truth. Sie konnten die Wahrheit nicht kennen. Is somebody getting it? Amen. Amen. They could not know things in the truth. Sie konnten Dinge in der Wahrheit nicht kennen. Knowing and walking in the truth is our spiritual world. Die Wahrheit zu kennen und danach zu wandeln ist unsere geistliche Welt. Christ the truth is enough sign for us. Christus die Wahrheit ist genug Zeichen für uns. Amen. We are Christ the truth. Wir sind Christus die Wahrheit. Sign is of the flesh. Zeichen sind vom Fleisch. And not of the spirit. Nicht vom Geist. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Sign is of the flesh and not of the spirit. Zeichen sind vom Fleisch, nicht vom Geist. So what makes sense to you? Das ist das, was für dich Sinn macht. Are you getting it? Jesus never looked for a sign. Aber Jesus hat nicht nach einem Zeichen signs and wonders. He never looked for. Because he is the sign, the true signs and wonders. Er ist das wahrhaftige Zeichen. Amen. You know, John 13, verse 15, he said, he is our example. Johannes 13, Vers 15 sagt, er ist unser Vorbild. Are you getting it? That's John 13, verse 15. He said, he is our example. He never looked for signs. Unser Vorbild, er sucht nicht nach einem Zeichen. He came to teach us how to live his life. Er kam uns zu zeigen, wie here on earth today. Hier auf Erden. Are you getting it? Praise the Lord. Halleluja. He came to teach us how to live his heavenly life here on earth. Er kam uns zu zeigen, wie man sein himmlisches Leben hier auf Erden führt. Are you getting it? He never looked for sign. Er hat nicht nach einem Zeichen gesucht. Who are those that look for sign? Wer sind denn die nach Zeichen suchen? Signs and wonders today. The Christians. Die Christen. Is somebody getting it? Remember one of the tailors that came to us in Nigeria. Erinnert euch auch an einer der Schneider, die zu uns in Nigeria gekommen sind. Are you getting it? He was looking for signs and wonders. Nach Zeichen, Wunder gesucht. Somebody falling down and vomiting a mala that he ate 2-3 days ago. Are you getting it? Forming in your mouth. Vomiting akpu or whatever they have eaten. Are you getting it? Because they don't know this, they look for sign. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. You remember that? Sie suchen nach physischen Manifestationen von wie jemand umkippt und vom Mund schäumt oder sonstiges. Praise the Lord. Hallelujah. Yeah, so much about all the off. It's all about flesh. What makes sense to them? What their five senses can say, can help them, can that their five senses are satisfied. Womit ihre fünf Sinne zufrieden sind. They always want to feed their five senses. Sie wollen immer ihre fünf Sinne füttern. Are you getting it? They want to feed their five senses. Fühlen oder füttern. Praise the Lord. This period of the sun. Die Zeit des Sohnes. It was the Pharisees Pharisäer, and the Sadducees Sadducea, that were looking for sign. That period. Are you getting it? They were the greatest enemy to Christ Jesus. Die waren, die größten Feinde von Jesus. Are you getting it? They look for sign. They ask for sign to tempt him. Sie haben nach einem Zeichen gesucht, ihn zu versuchen. But now, today, is the Christians. Die Christen. They are the greatest enemy to the truth. Sie sind die größten Feinde der Wahrheit. The greatest enemy to Christ Jesus die größten Feinde are the Christians. Christus, die Christen. Let's go to Matthew 16. Matthäus 16. Matthew 16. Matthäus 16. Praise the Lord. Halleluja. It's a revelation to know all this. Es ist eine Offenbarung, all das zu wissen hier. Praise the Lord. Halleluja. Amen. If you just read here from 1 to 12. Very interesting. 12. The Pharisees also with the Sadducees came and tempting, desiring him that he would show them a sign from heaven. You see how they were tempting him? To show them a sign from heaven. Mm-hmm. Not show them sign here. Are you getting it? Somebody will say, showing them a sign from heaven is of God. There's nothing wrong in it. Man würde sagen, okay, ihnen ein Zeichen vom Himmel zu sagen, ist doch von Gott, so ist okay. Praise the Lord. Hallelujah. Again, the Pharisees also with the Sadducees came and tempting, desiring him that he would show them a sign from heaven. Please, where these Pharisees and Sadducees, you're right, Christians. Da du Pharisäer und Sadduzäer liest, schreibe like Christians there, please. Because they, it's over with. Now, that Pharisees and their period is gone. Are you getting it? This period we are now is the Christians. All right, Christians. Der Pharisäer und Sadduzäer ist jetzt vorbei. Und jetzt sind es Christen, die ihn versuchen. Amen. Tempting him. Ihn versuchen. No, they go to church. They say they want to see if there's any signs and wonders. Sie gehen zur Gemeinde und gucken, ob dort Zeichen und Wunder passieren. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Yeah. They are the Pharisees and the Sadducees today. Sie sind die heutigen Pharisäer und Sadduzäer. Let me see. Where to go to? Praise the Lord. Hallelujah. And Jesus said unto them, verse 2. That's fine. When it is evening, you say it will be fair weather, for the sky is red. You can't design the sky. Ihr könnt den Himmel. You cannot know that I'm the only true sign. Aber erkennt nicht, dass ich das einzige wahrhaftige Zeichen bin. Is somebody getting it? Verse 3. And in the morning, it will be foul weather today. For the sky is red and lowering. O ye hypocrites, you can design the face of the sky, but you cannot design the sign of the time. You cannot decide this time that I am my time, my present diese with you. Zeit, diese Zeit, in der ich mit euch bin, die erkennt ihr nicht. Aber alles andere könnt ihr erkennen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, they go to moon, they go to wherever they go to. They are so clever, they are professor. Die Menschen professor upon professor upon professor. Upon all, they cannot design Christ Jesus. That he is the only savior. That I'll be here. Sie lassen sich auf den Mond schießen. Sie sind Professoren und erfinden Dinge, aber sie erkennen nicht, dass Jesus Christus, dass er die einzige Lösung ist. Praise the Lord. They are looking for peace where there is no peace. Sie suchen nach Frieden, wo es keinen Frieden gibt. Praise the Lord. Hallelujah. You can see what they are looking for. Seht, wonach sie suchen. They cannot discern it that is Christ, that is all this thing. Aber sie erkennen nicht, dass Christus Christ Jesus alone. Das ist, was sie wahrhaftig eigentlich suchen. Christus allein. Amen. Amen. Verse 4. 4. A wicked and adulterous generation seeketh after a sign. And there shall no sign be given unto it, but the sign of the prophet Jonas. And he left them and departed. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. If you read further, maybe we go there later. I don't know. Let me see the time. Ah, it's almost. Praise the Lord. Hallelujah. We might go there again. Amen. Amen. As the Lord directs us. Praise the Lord. Hallelujah. Let me use one eye to look at it again. You know, he started warning them against the Pharisees. He warned them against the Christians. He's warning us against them today. You can see it. He said, take heed and beware of the living of the Pharisees and the Sadducees. He warned us against them. Amen. You are warned. Amen. Don't be one with them. They will pollute you. They will destroy you. They will steal. Satan will steal from you through them. Von dir stehen durch sie. Praise the Lord. Halleluja. Amen. Amen. Let me leave there. Praise the Lord. You know the Pharisees and the Sadducees. Kennt die Pharisäer und die Sadduzäer? Amen. Amen. You know, then they were after circumcision damals waren sie hinter der of the flesh. Des Fleisches. Remember circumcision of the flesh, what it was in Genesis. Mm. That circumcision, it was the covenant that God made with Abraham. Diese Beschneidung war dieses Bündnis, was Gott mit Abraham gemacht hat. We still have the circumcision today. Auch heute haben wir diese Beschneidung. It's in our heart. In unserem Herzen. And no longer in the body. Nicht mehr im Körper. Praise the Lord. Yeah. Amen. They were always after the flesh. Sie waren immer hinter dem Fleisch, they are still after the flesh today. Also noch heute noch the hinter Christians. Dem Fleisch, ja. Die you see your tattoo. Sie sehen deine you see your long hair. Deine langen you Haare. See you paint your face. Dass du dich you see hast. You wear trousers. You see you, what you are eating. Was du isst. You see what you are smoking. Was du you rauchst. They see what you are drinking. Was du trinkst. But they never see the heart. Aber sie sehen nicht das Herz. Is somebody getting it? They accused Jesus that he did not wash his hand before eating. Sie beschuldigen Jesus, dass er seine Hände nicht gewaschen hat vor dem Essen. They also accused the disciples of Christ. Und also beschuldigen sie auch die go to Jünger Matthew vor 15. Christus. Matthäus 15. Oh, Matthew 15. Go to Matthew 15. Matthäus 15. Verse 1 and 2 there. 1 und 2. They came to Jesus, Christ and the Pharisees, which were of the Jerusalem, saying, why do thy disciples transgress the tradition of the elders? Not the tradition of God, but the tradition of the elders. Die because for them, it's always about people. Nicht die Überlieferung Gottes, denn es geht ihnen immer um die Menschen. But they wash not their hands when they eat bread. Praise the Lord. Amen. Amen. They accuse you of what you are wearing. Sie beschuldigen dich, open belly, open leg, open everything. Wenn man deine Beine sieht, we dress for Christ Jesus and not for man. Allein für Christus Jesus, nicht für Menschen. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. They follow the tradition of the elders. Sie folgen der Tradition and not der, the tradition of God. Der Ältesten, aber nicht der Tradition Gottes. Verse 3 of Matthew 15. Vers 3 von Matthäus 15. Jesus, sorry, verse 3 again. But he answered and said unto them, why do you also transgress the commandment of God by your tradition? Why do you do this? Warum tut ihr das? Then Jesus said, what about you? Then they were accusing the disciples. Sie haben die, and Jesus then said, what about you? Sie haben beschuldigt und sie haben, Jesus hat gesagt, was ist mit euch? Are you getting it? What about you? Was ist mit euch los? For God commanded, saying, verse 4, Honor your father and your mother. And he that cursed father or mother, let him die the death. This was very good then. Das war honor damals. Your father and your mother. It was good, but it was a shadow. Aber es war ein Schatten. Are you getting it? It was good. The shadow was good enough for them then. Der Schatten war gut genug für is somebody damals. Getting it? Hmm. That period was the period of shadow. Diese Zeit war but die we Zeit are no longer in the period of shadow. Aber wir sind nicht mehr in der Zeit der Schatten. Is somebody getting it? Hmm. Praise the Lord. From verse 4 to 9. Vers 4, 9. Amen. Hmm. Honor your father and your mother. Mutter und Vater. Again, this was then. Das war damals. It was good enough. Das war gut genug. For them. Amen. If you are in the bush and now you are out of the bush, these are two different times. Different things. Are you getting it? Wenn du im Busch lebst und dann raus aus dem Busch bist, ist nicht das Gleiche. Praise the Lord. When the children of Israel were in Egypt and they were out of Egypt, these two periods, they were two different periods. Mm. Auch als die Kinder Israels in Ägypten waren und als sie raus aus Ägypten waren, es waren auch zwei verschiedene Zeiten. Praise the Lord. Old Testament and the New Testament, they are two different periods. Das Alte Testament und das Neue Testament sind zwei unterschiedliche Zeiten. The period of the Father, the period of the Son, the period of the Holy Ghost, they are all different periods. Die Zeit des Vaters, die Zeit des Sohnes, die Zeit des Heiligen Geistes sind unterschiedliche Zeiten. Honor your father and your mother was good enough for them then. Vater und Mutter dort zu ehren war gut genug für in sie. In the period of the Father. The period of the Son, but not in the period of the Holy Ghost. Aber nicht in der Zeit des Heiligen Geistes. Praise the Lord. And that's why Jesus said, honor me alone. Deswegen sagt Jesus, ehrt mich alleine. Praise the Lord. We'll go into that maybe later on Sunday or next week. Amen. Da werden wir noch mehr reingehen, vielleicht Sonntag oder nächste Woche. They were all shadows of things to come. Das waren alles Schatten von Dingen, die kommen sollen. Colossians 2 helps us to know that. Kolosser 2 hilft uns, das zu erkennen. Are you getting it? Mm. Praise the Lord. Halleluja. Shadow of things to come. Ein Schatten von Dingen, die kommen sollten. Christ Jesus is here now. Christus Jesus ist hier jetzt. There should be no more communication with the shadows. Sollten sie jetzt nicht mehr an Schatten aufhalten. Praise the Lord. Mm. And again, they accused them of unclean hands, but not unclean heart. Hat man sie beschuldigt wegen unreinen Händen, aber nicht wegen einem unreinen Herzen. Because they can never see the heart. Weil sie das Herz eben nicht sehen können. Amen. Mm. They are always opposite Christ. Sie sind immer opposite Christ. Gegenteilig von Christus. Amen. Immer gegen Christus. From verse 10 now. Vers 10. Of Matthew 15. Matthäus 15, Vers 10. And he called the multitude and said unto them, hear and understand. Mm. Not that which goeth into the mouth defileth a man, but that which cometh out of the mouth, this defileth a man. Mm. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. He says it is not what going inside you that is the problem, but what is coming out of you. Es ist nicht das, was in dich hineinkommt, das das Problem ist, sondern das, was aus dir rauskommt. Amen. Amen. Verse 12. Vers 12. There came his disciples and said unto him, knowest thou that the Pharisees were offended after they heard this saying? You know, they are always offended when they hear the truth. Sie nehmen immer Anstoß von der Wahrheit. Praise the Lord. Hallelujah. They are always offended. Yes, there's always problem once they hear Problem, the truth. Wenn sie die Wahrheit hören. Praise the Lord. Hallelujah. But he answered and said, every plant which my heavenly Father had not planted shall be rooted up. Let them alone. They be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the ditch. Ah, praise the Lord. Hallelujah. You can see there was no apology here. Ihr seht, hier gab es keine Entschuldigung. Amen. Because it was them. Denn damals war es. It was not his disciples. Mm-hmm. It was not for believers. Es war nicht für Gläubige. Are you getting it? Mm-hmm. Jesus never tell them, sorry, I'll let me call them back. Jesus hat sich nicht bei ihnen entschuldigt, um sie zurückzurufen. Are you getting it? Jesus never apologized for revealing the truth to them. Jesus them. Hat sich damals nicht dafür entschuldigt, dass er ihnen die Wahrheit offenbart hat. Again to them. ihnen offenbart. We are not Pharisees here. Aber wir sind jetzt keine Pharisäer. We apologize to one another. Wir entschuldigen uns. And not claiming right if we offend one another. Und versuchen uns nicht zu rechtfertigen, wenn wir falsch liegen. Is somebody getting it? To them, there's no apology, but to us, within us. Aber bei ihnen gab es keine Entschuldigung, aber unter uns. Gibt es das? Is somebody getting it? Apology to one another in Christ Jesus. Entschuldigung in Christus Jesus. Is the spirit of humility. Ist der Geist der Demut. In Christ Amen. Jesus. In Christus Amen. Jesus. Amen. And not the spirit of pride. Und nicht der Geist von Stolz. Amen. Praise the Lord. Halleluja. Again, verse 13 and 14. Vers 13 und 14. But he answered and said, every plant. You know, he was talking about the outsiders. Er hat über die draußenstehenden gesprochen. And not those inside. Und nicht die innenstehenden. Then verse 15. Vers 15. Amen. Amen. They answered Peter and said unto him, declare unto us this parable. Praise the Lord. 16. Vers 16. And Jesus said, are you also yet without understanding? Do not yet ye yet understand that whatsoever entereth in at the mouth goeth into the belly and is cast out into the draught? But those things which proceeded out of the mouth come forth from the heart, and they defile the man. For out of the heart proceeded evil thoughts, murders, adulteries, fornications, thefts, false witness, blasphemies. These are the things which defile a man, but to eat with unwashed hands defile not a man. Praise the Lord. Maybe we will stop here. Amen. Praise the sister. We will continue from here on Sunday. Am Sonntag geht's viel weiter. Praise the Lord. Amen. Amen. So please, if we